Kälte kriecht die Wände hinauf. In mir brennt ein einziges Feuer, leuchtend genug, meine Hand zu lesen. Zu schwach jedoch, die Deutung zu kennen. Durch die Ringe unter den Augen springen wilde Tiere und im Spiegel herrscht buntes Treiben. Bei aller Neugier entdecke ich die Melodie, die mir Trost wird. Deine Stimme kann sie jedoch nicht ersetzen. Müde genug und das Verstehen lahmen Fußes, könnte ich leicht eine Erklärung finden, warum ich dir immer noch nachstelle im Traum. Doch sehe ich zu klar, dass ich mich hinter einer Täuschung verlaufe. Wer hat bloß die Liebe gelehrt? Zu gern würde ich fragen, warum so vieles ungesagt blieb.